Vaters Stimme ließ sich hören, der Sohn, der uns mit Blut erkauft, hat als ein wahrer Mensch getauft. Der Geist erschien im Bild der Taben. Der Geist erschien im Bild der Taben. Der Geist erschien im Bild der Tauben, damit wir ohne Zweifel glauben, damit wir ohne Zweifel glauben. Es die Taufe zu bereit, damit wir ohne Zweifel glauben, damit wir ohne Zweifel glauben, es habe die Dreifaltigkeit uns selbst die Taufe zubereitet.